ein Soldat. Im Regensturm und Todesdrohung verhungert, einsam und verlacht. In Hitze, Grau und Flammen lohen, so hielt er stumm die deutsche Wacht. Soldat!